Abschnitt 58 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Geheimnisse des Salons Goldschmied, Teil 1. Soweit die Akten reichen, beschäftigen sie sich mit der unerlaubten Liebe. Seit eh und je wollte die hohe Obrigkeit strenger sein als Gott, der Adam und Eva ohne priesterlichen Segen und ohne Standesamt zusammenleben ließ. Immer war ein hochwohlweiser Magistrat bemüht, die Erbsünde aus der Welt zu schaffen, die Gott geschickt hat. Hunderte der vergilbten Pergamente im Prager Stadtarchiv erzählen vom Kampf gegen die Prostitution. Bewilligungen und Verbote wechseln, Schließung und Öffnung von Freudenhäusern, Bestrafungen und Verwarnungen. Militius von Kremsier, ein Vorläufer des Johannes Hus und der Heilsarmee, konzentrierte die Prager Dirnen in einem Heim Jerusalem auf der Altstadt, sie zu bekehren. 1483, im Stiftungsdokument des Rejtschekschen Studentenkonvikts, wird den Kollegiaten mit der Relegation gedroht, wenn sie fürderhin Amasirum Velmiretricum besuchen sollten. Die öffentlichen Häuser trugen einen Hahn als Wappen. Und Hahnpass, Hahnbeiß oder tschechisch Hampeis nannte man sie. Anfangs des 16. Jahrhunderts wird die Sperrung verfügt. In der Polizeiordnung des Jahres 1527 weist man den Zehentmeister an, darauf zu achten, dass kein Gastwirt leichtfertigen Frauenspersonen Unterkunft gebe. Die Prostitution geht auf die Straße. Und Historiograf Lomnicki beklagt sich, man könne in Prag die Dirnen von anständigen Frauen nicht unterscheiden, während zum Beispiel in den pfälzischen und schweizerischen Städten Huren, Juden und Henker durch einen gelben Fleck an den Kleidern kenntlich sein. Überdies gibt es, dem Verbot zum Trotz, ganze Ansiedlungen von Huldinnen, vorerst außerhalb der Stadt, hinter dem Baumgarten, hinter den Koschierer Weinbergen und in Smicho. Oft werden die Mädchen vom Stadtrichter ausgehoben und am Strick nach Prag geführt. Die Bürgerfrauen, die zufällig vorübergehen, mustern neugierig, die würdigen Ehemänner mit versteckt lüsternem und ostentativ verächtlichem Blick die angebundenen Arrestantinnen. Der Koschierer Gemeindeangehörige Johann Pulpit, gegen den die Anzeige vorliegt, Klammer auf Prager Stadtarchiv, Folio 122, Klammer zu, dass er 1581 dem Stadtrichter mit dem Schwerte nacheilte, ihm die am Halfter geführte Buhlerin zu entreißen, selbiger Johann Pulpit aus Koschier ist ein romantischer Held, wenn nicht gar ein Revolutionär. Sympathischer ist er jedenfalls als die Masseuse Susanna des Altstädter Königsbads, die Wenzels des vierten Majestät in einem Kahn vor den Aufrührern rettete, wofür die Zunft der Badehuren als ehrlich erklärt ward und einen Eisvogel als Wappen erhielt. Seit langem waren im Weichbilde Prags gleichfalls verrufene Häuser entstanden. Ein Akt des Landtagsarchivs vom Jahre 1518 befasst sich mit dem unsittlichen Gewinn, um dessen Willen es so weit gekommen sei, dass es in Prag kaum ein Haus gibt, in dem nicht solche verdächtige Frauenspersonen zu finden seien. Trotzdem haben die Inwohnerinnen eine öffentliche Mission, Vollstreckerinnen der bürgerlichen Moral zu sein. Sie holen gefallene Mädchen und sündige Witfrauen, Klammer auf, falls selbige an ihrer Familie keinen Schutz finden, Klammer zu, aus deren Heim ab, stecken ihnen einen Strohzopf an und führen sie, den Verlust der Ehre auf Kupferschüsseln austrommelnd, in das Frauenhaus als neue Kollegin ein. Manchmal setzen sich die derart Eskortierten mit Messern zur Wehr und entweichen. Gegen zwei Juden wird 1547 Klage erhoben. Die standen vor dem Dobrichowskischen Hause und lockten Männer zu einem Mädchen namens Anitschka, das sie durch Wegnahme der Kleider an der Flucht gehindert hatten. Als schlimmste Kupplerin von Prag wird anno 1587 eine gewisse Knoblosek genannt. Sie prügelt ihre Dirnen, nimmt ihnen alle Einnahmen weg, lässt ihnen nicht einmal das übliche Viertel des Liebeslohnes und hält sie, indem sie ihnen die Gewänder verschließt, bei sich fest. Halbnackt stürzen die Ärmsten einmal auf die Straße und wehklagen, dass es in diesem Hause ärger ist als im höllischen Feuer. Zur Strafe für solche Untaten wird die Hurenmutter, Klammer auf, Johannes Hus bezeichnet in seiner Postille die Inhaberin dieses Amtes mit dem deutschen Wort Hoffahrt, das Volk nannte sie Harapanice, Klammer zu, im erwähnten Jahr ertränkt. Rudolfs des Zweiten Prager Hofhaltung und die vielen Fremden bringen die Prostitution zur Blüte. Die Buhldirnen werden jetzt auch in den Akten Damen genannt und ein Kaufvertrag ist uns erhalten, laut dem das hochgeborene Fräulein Magdalena Minkwitzo von Minkwitz um 4 Dukaten von einer Kupplerin an die andere als Dame veräußert wird. Vom Mäuseloch auf dem František, der Kupplerin Alena gehörig, vom Teppich, vom Königshof bei der Zeltnergasse und von mehreren Häusern an den Stadtmauern und Stadttoren ist Ende des 16. Jahrhunderts in Kriminalprotokollen die Rede. An der Stelle, wo heute die Nikolander-Realschule steht, war das Haus des Tobias Nejedli, von dem ein Gerichtszeuge aussagt, dass es in ganz Prag kein Haus gibt, wohin die Gäste wegen solcher Ungebühr kommen, als wie sie hier beim Nejedli herrscht. Aber nicht deshalb kam Tobias Nejedli vor Gericht, sondern weil er eines Abends den Herren von Wartenberg und Ritter Vinzenz Champach das Tor nicht öffnen wollte und sie beschimpfte, als sie es mit einem Balken aufzusprengen versuchten. Der Adel war von alters her eine gute Kundschaft der Bäder- und Kuppeleihäuser, besonders des Nachtlokals zur Kanzlei in der Gasse Nas Lovanech, wohin wohlriechende Mädchen in sauberen Mänteln kamen und die welschen Höfling Rudolfi Secundi, ja sogar ein bayerischer Herzog, Kanzleibesuche machten. Einige Aristokraten hielten selbst Bordelle. Das schöne Laubenhaus, das der Teinkirche auf dem Ring vorgebaut ist, gehörte dem Herrn von Slavata, der es von einer berüchtigten Kupplerin namens Rachacek verwalten ließ. Die Terzkis erbten dieses Frauenhaus an der Kirche und lösten es auf. Als der Stadtrichter Tischler Matthias die Dirne Polyxena von hier wegführte, rief sie von der Straße ihrer Hauswirtin zu: »Elende! Du hast so viel Geld für mich eingeheimst, gib mir wenigstens meine Hemden heraus.« Ganz öffentlich vollzog sich der Besuch der Lokale. Leute kehrten bei hellem, lichtem Tage ein, vornehme Herren mit goldenen Ketten, Herrschaften, Beamte, Offiziere. Die Adeligen ließen ihre Pferde vor dem Tore stehen, Knechte hielten diese und die Nachbarn beobachteten aus den Fenstern den Betrieb. Als aus dem Ghetto hinaus durfte, wer mochte, und das Verbleiben beinahe ein Zeichen von Armut war, zogen die Freudenhäuser in den dunkelsten Stadtteil, in das 5. Viertel Prags, und mehrten sich. Über den schmalen Eingängen baumelte eine Laterne mit bunten Scheiben. Salon Nummer ... stand darauf. Vor den mit schmutzigen Vorhängen bedeckten Fenstern des Erdgeschosses war eine Blechtafel mit der verlockenden Aufschrift »Sodova Voda Drasatki«. Hinter den Stores lugten geschminkte Frauen im Nachtgewand hervor, lockten durch Klopfen und Winken die männlichen Passanten oder steckten die Zunge heraus, wenn Frauen oder Schulknaben neugierig guckten. Es war eines der seltsamsten Mysterien des an Mysterien wahrlich überreichen Prager Ghettos, dass in den Häusern, in denen die Prostitution so aufdringlich betrieben wurde, Judenfamilien in fanatischer Frömmigkeit und intensivster Zusammengehörigkeit lebten. Die dünnen Wände trennten Welten und Weltanschauungen voneinander. Sogar an Synagogen schmiegten sich Kaschemmen, wie zum Beispiel der Salon Dvorak in der Pinkasgasse. In den Jahren 1900 bis 1905, als Beil und Spitzhacke der alten Judenstadt ein Ende machten, mussten 62 Salons hier ihre bunten Glastüren schließen, um sie in anderen Gegenden Prags wieder zu öffnen. Im Seminargässchen, das längs des Clementinums von der Karlsgasse zum Marienplatz führt, im Bratislav-Gässchen, oberhalb der Welschen Gasse auf der Kleinseite, war fast jedes Haus ein öffentliches. Auch der bekannte Kunstsammler und Dreschflegelaktionär Neumann hatte hier das Parterre-Lokal seines Hauses einem Bordell eingeräumt, nur um seine Verwandten zu ärgern und von einem Besuch bei ihm abzuhalten. Das gefürchtete Soldatenbeisel zur Blauen Nudel auf dem Kleinseitener Klarplatz wurde in zahllosen Marschliedern der 28er besungen. Die Besitzerin des Salons Quiche, Ziegengasse Konz Nummer 826, Klammer auf, später am Zderas, Klammer zu, hielt auf Ehre und Reputation und veröffentlichte bei passendem Anlass in den Zeitungen, sie sei mit dem Schriftsteller E.E.K. weder verwandt noch verschwägert. Im niedrigsten Bordell Prags, Klammer auf, seine Zimmer waren nur 1,5 Meter hoch, Klammer zu, im Borschhof-Gässchen wurde am 19. Januar 1918 ein Raubmord verübt. Das im zweiten Stock von Nummer 965 des kurzen Gässchens gelegene Hamed, Klammer auf, vormals Brückner und Flaschner, Klammer zu, ward durch den Tod eines hohen Beamten berühmt. Nur durch einen labyrinthartigen Gang war Belgien zu erreichen. Smichower Burschen verdienten ihren Lebensunterhalt, indem sie Neulingen den Weg wiesen. Leonhardiplatz Nummer 109, im Barockgebäude zum Blauen Löwen, lebte der Salon des Sort, wohin Detlef von Lilienkron mit Oskar Wiener kam und wo er für seinen Pockfried den Vers verfasste, auch saß ich sehr vergnügt im Blauen Löwen, die Wolken flitzten drüber hin wie Möwen. Der Salon des Sort vegetierte später in der Fischmarktgasse. Als die Räume solideren Zwecken dienstbar gemacht werden sollten, stürzte das Gemäuer ein. In dem beängstigend schmalen Gässchen Uwe Kenitze beim Königshof war das Lokal des Herrn Sekatsch, der eine seltsame Vorliebe für Napoleon Bonaparte hatte und alle Wände mit dessen Bildern schmückte, so dass seine Wirtschaft unter dem Namen Napoleon populär wurde. In der Benediktgasse hielt sich der Salon Schuhhaar auch noch nach dem Tode seines Gründers. Herr Kutzki, Klammer auf, außerdienstlich schrieb er sich Kauki und war nicht mit sich identisch, Klammer zu, hingegen überlebte die Demolierung seiner beiden Häuser im Saarzergässchen und in der Plattnergasse noch lange. Und als er starb, gaben ihm die Geistlichkeit »Vereine in corpore« und das Schützenchor von der Weinberger Kirche aus ein pompöses letztes Geleit. Das berühmteste oder, wenn man will, berüchtigste Etablissement hat den Umsturz nicht lange überdauert. Der Salon Goldschmied in der Gemsengasse, international unter dem Kosenamen Gogo bekannt. Das bürgerliche Haus zum Roten Pfau im Gemsengässchen neue Nummer 243, das laut Eintragung in den zweiten Band der Prager Stadtbücher vom Altstädter Hauptviertel von seinem Erbauer anno 1804 um 4000 Gulden an Andreas Trägner verkauft worden war, erstand im Kriegsjahre 1866 Herr Emanuel Goldschmied. Er begann daselbst, ohne bei den Behörden um die Befugnis eingekommen zu sein, ein offenes Haus zu führen. Die Ämter, durch Kriegsgefahr und Truppenzusammenziehungen in Anspruch genommen, legten dem feuchtfröhlichen Unternehmen, unter anderem wurde dort Wein und Kaffee ausgeschenkt, keine aktenmäßig nachweisbaren Hindernisse in den Weg. Herr Emanuel Goldschmied, früher Trödler, fuhr nun im Zweispänner. Brillantringe bedeckten seine Finger, er erschien in einem Bankgeschäft, um 100 Pfund Noten zu wechseln. und die Prager Bürger munkelten, im Keller des Goldschmiedschen Hauses sei ein reicher Lord erschlagen und beraubt worden. Man hatte nämlich einige Wochen hindurch in der Mittagsstunde einen Engländer mit grauem Zylinder und Backenbart täglich vor dem Goldschmiedschen Haus in einen Fiaker steigen und binnen einer Stunde, Klammer auf, wahrscheinlich nach eingenommener Mahlzeit, Klammer zu, zurückkehren gesehen. Plötzlich aber war er verschwunden, ohne dass die lebhaft interessierte Nachbarschaft von einer Abreise des Fremden etwas bemerkt hatte. Aufgrund der Gerüchte erschien am 7. Juli 1866 eine Polizeikommission, um der Sache nachzugehen. Man untersuchte vom Dachboden bis zum Keller alle Räume und verhörte Besitzer und Personal auf das Eingehendste, fand jedoch keine Spur eines verübten Mordes. Der Engländer hatte tatsächlich dort gewohnt und war, nachdem er seine Zeche von 1100 Gulden österreichischer Währung anstandslos beglichen, nach Monatsfrist abgereist. Zweifel der Behörden mussten verstummen, als Preziosa, Rekte Anna Kulhankova, die Favoritin des Fremden während seines Prager Sejours, einen liebesglühenden Dankbrief vorwies, den er ihr erinnerungsschwelgend aus Dresden gesandt hatte und in dem er baldige Rückkehr versprach. Die Polizeiorgane mögen sich bei diesem Besuch wohl überzeugt haben, dass der Betrieb den langwierigen und kostspieligen Aufenthalt eines Engländers und das Versprechen seiner Wiederkehr rechtfertigte, und Herr Goldschmied erhielt zwar wegen unbefugten Verschleißes von Waren und Ausschanks geistiger Getränke eine Geldstrafe von 400 Gulden, aber das nicht in feindseliger Absicht. Denn bereits am 1. September 1866 wird ihm das Recht zur Ausübung eines freien Handels nach § 38 der Gewerbeordnung verliehen. Ende von Abschnitt 58. Gelesen von Klaus Missfeld.